sometimes wondering.

wert ist, dass der Geist der Kommune dem Genossen Schild und Schwert ist. Rämpft mit Liebe und Zorn. Wir telefonieren jetzt hier weiter unter der Telefonnummer 74 81 110 in Potsdam. 0331 hattet da als Vorwahl. Wer da nicht durchkommt, weil wahrscheinlich ein paar Leitungen da besetzt sind, der könnte sich auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Der hat die Telefonnummer 721 39 47, ebenfalls in Potsdam. Und da könnte man dann revolutionäre Ansagen auf Band machen. Die werden dann zusammengeschnitten und nachher kurz vor Ende der Sendung, wie immer, hier abgesendet. Also da abgesendet, aber hier zu hören dann. Thema ist immer noch, machen Revolutionen Sinn? Und wenn welche? Da, das wäre ja, glaube ich, auch sowieso interessant. Unterscheidung zwischen den verschiedenen Revolutionen, von denen ich ja schon eine angeboten habe. Vielleicht kommt von euch da auch noch die eine oder andere Revolution. Das würde mich sehr interessieren. Wer eine Revolution auf Lager hat, der ruft die 74 81 110 in Potsdam an. Und ich telefoniere jetzt gleich weiter mit dem nächsten Menschen, den ich mit einem fröhlich revolutionären Hallo begrüße. Hallo? Hallo? Hallo. Tag. Ja, Tag, ich bin Bomberbert. Ja. Ja, das klingt auch extrem revolutionär. Ja, nee. Also, was ich so zum Thema sagen wollte konkret, ist eigentlich, dass die Revolution eigentlich so in jedem Menschen für sich ständig abläuft, glaube ich so. Weil, also ich merke zum Beispiel, dass ich heute anders bin, als ich zum Beispiel vor einem Jahr war. Ja, aber anders sein ist ja noch nicht unbedingt revolutionär. Ja, okay, gut, vielleicht ist es auch mehr eine Form von Evolution. Ja. Aber du sagst ja, man kann auch über Evolution du reden. Du hältst dich jetzt für ein revolutionäres Objekt, das sich laufend revolutioniert? Ich denke, jeder Mensch ist irgendwo ein revolutionäres Objekt. Sodass sich das eigentlich insgesamt als Thema überhaupt erledigt hat und man nicht über Revolutionen reden braucht. Naja, es kommt dann eben drauf an, wenn man jetzt über die politische Revolution spricht, dann ist es wieder was anderes. Ja, such dir eine aus. Oh Gott. Also jetzt, du meinst politisch oder... Meinetwegen die der Weidewirtschaft. Musisch oder... Also ich denke, also ich will mir, ich suche mir mal die musikalische. Ja und? Das ist immer sehr... Wie würdest du jetzt, wie würden die bei dir aussehen, die musikalische Revolution? Interessant. Da gibt's immer ständige Revolutionen. Das sieht man an diesen verschiedenen Musikmodetrends. Ja. Also ich meine, mal war dann, was weiß ich, so... Ja, aber das ist doch... Pass mal, das ist ja jetzt aber, du da beschreibst, ist im Grunde die Chibo-Variante. Ja, die haben 89 nach der Wende im Osten überall Aufkleber gehabt. Oh, die Revolution geht weiter. Mit der Absicht, auf ihren Kaffee hinzuweisen. Was ich sehr faszinierend fand. Ja. Aber das ist doch genau das Level, auf dem sich musikalische Revolutionen bewegen, oder? Könntest du das noch weiter ausführen? Nee. Das muss man jetzt entweder verstehtet. Ich kann dich auch sehen. Du kannst mich sehen? Mhm. Ehrlich, wie denn? Na, ich habe ja hier diesen Monitor. Ach, komm, gib mir so an, du hast deinen Personalausweis rausgeholt, da ist ein Passfoto von mir drin. Okay, stimmt. Sag mal, ich schätze, es ist keiner da, ne? Ich komme dann gleich mal rum, damit du nicht so alleine bist. Ja, alles schön. Die haben hier Schramm schon hingestellt als Hörer. Der hat ein kleines Radio dabei und hört die Sendung ab. Das finde ich sehr angenehm. Man hat endlich mal die Gewissheit, wirklich einer hört zu. Und wenn man jetzt lustige Bemerkungen macht, ja, dann muss ich immer meinen Kopf wenden zu Lutz Schramm. Siehst du, dann lacht er auch gleich. Das ist ja klasse. Ja, das ist ziemlich gut. Das klingt auch im Hintergrund dann so, als ob es voll ist. Ja, amerikanische Verhältnisse. Und da sage ich jetzt nichts zu, das Schrammsproblem, das könnt ihr morgen austragen. Nee, ich hab so ein paar Schilder gemalt, wo dann drauf steht so Applaus, Lachen und so, und die bringe ich mit und halte die dann immer hoch, okay? Sag mal, du hast aber eine stinkkonventionelle Sendung eben gemacht, oder? Ziemlich konventionell, ja, also war relativ analog alles. Ja, wirklich? Ja. Na, von hier überschaut ihr alles gar nicht. Naja, also ich meine, es sieht auch ein bisschen aus wie so Burger King, alles, also viel Holz, Sisalteppiche, blau abgehängt und dann steht ein Computer hier auf dem Tisch. Da stehen angeblich die Musiken drin, die ich nachher spielen darf. Und so ein Mikro hängt vor dir und wenn ich nachher vor dir stehe und sage, ein Cheeseburger, eine große Cola und mittlere Pommes, dann weißt du Bescheid. Ehrlich, ich gehe ja davon aus, dass keiner weiter zuhört, aber das Mikrofon sieht eher aus wie Osten. So ein Ostmikro. Ja, ist ein bisschen enttäuschend. Ich meine, steht zwar eine Westfirma drauf, aber die haben sie in der aktuellen Kamera schon gehabt. Nur, ich sag wie dir, klingeln eigentlich? Klinge ich gut? Du klingst klasse. Cool? Ich kann ja nur klinge sagen, dass. Cool ein bisschen? Na, cool weiß ich noch nicht. Da müsstest du schon ein bisschen länger reden. Echt? Ich würde ja cool klingen. Was soll ich denn sagen, dass ich cool klinge? Warte mal, wenn du cool klingen willst, sag doch mal irgendwie,